بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir werden heute بإذن الله تعالى das Buch durchnehmen, wenn man im Gebet vergisst, vom Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Und dieses Buch ist sehr gut, denn es erläutert sehr detailliert, was man machen sollte bzw. machen muss, wenn man im Gebet vergisst. Und das passiert jedem von uns. Jeder hat schon mal oder wird einmal etwas vergessen im Gebet. Wie verbessert man dieses? Insbesondere diejenigen, die vorbeten, müssen das wissen. Diejenigen, die vorbeten, müssen in der Lage sein, ihr Gebet zu verbessern. Ob der Vorbeter jetzt daheim ist, in der Familie oder auf der Reise oder in der Moschee oder auf der Arbeit oder irgendwo anders. Auf jeden Fall, sie müssen alle diese Regeln lernen und auch kennen. In diesem Buch gibt es einen Anhang ganz am Ende, und mit dem möchte ich beginnen. Und das war auch so bekannt gegeben, dass wir zuallererst einmal lernen müssen, was sind die Bestandteile des Gebets. Derjenige, der nicht weiß, aus was das Gebet besteht, ist nicht in der Lage, das Gebet zu verbessern. Das heißt, man kann dieses Thema nicht lernen. Sag mal, wenn ich Ruku vergessen habe, was muss ich dann machen? So geht das nicht. So kannst du das nicht lernen. Du kannst auch nicht sagen, wenn du etwas vergisst, musst du vor dem Taslim Sujud machen, wenn du etwas hinzufügst nach dem Taslim. So einfach ist es nicht. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir von Grund auf erst einmal diese Aspekte lernen. Und zwar müssen wir zuallererst unterscheiden im Gebet zwischen den Säulen und den Pflichten. Das ist das A und O. Wer nicht unterscheiden kann, was ist eine Säule und was ist eine Pflicht, der kann auch kein Sujud Sahu machen. Der weiß nicht, wie es funktioniert. Und deswegen müssen wir dieses erst einmal lernen, was sind Säulen und was sind Pflichten. Säulen, Arkan auf Arabisch, und Pflichten, Wajibat. Wer das Buch von euch hat, Seite 43. Und zwar geht es nun darum, dass die Säulen im Gebet 14 Säulen sind. 14 Säulen hat das Gebet. Und es hat 8 Pflichten, also Wajibat. Also 14 Säulen und 8 Pflichten. Die muss man lernen. Und hier können wir eine grobe Regel aufzeigen oder erklären. Und zwar, alle Handlungen im Gebet sind Säulen. Alle Handlungen im Gebet sind Säulen, mit der Ausnahme des mittleren Tashahhud. Mit der Ausnahme des mittleren Tashahhud. Was ist ein Tashahhud? At-Tashahhud ist, wenn du dich hinsetzt nach der zweiten Raka und sagst At-Tahiyyatu lillahi was-Salawatu wat-Tayyibatu und so weiter und so fort. Das nennt man Tashahhud, wie wir sehen werden. Und es gibt zwei Arten von Tashahhud. Entweder es ist der letzte Tashahhud oder der vorletzte? Wenn wir Dhuhr beten, wie viel Mal haben wir Tashahhud? Zweimal. Und beim Asr? Zwei. Und beim Maghrib? Zwei. Und beim Isha? Zwei. Und beim Subh? Einen. Das heißt, wir haben bei Dhuhr, bei Asr, bei Maghrib und beim Isha einen mittleren, das ist der erste Tashahhud nach der zweiten Rak'a, und einen letzten Tashahhud, das ist im Dhuhr die vierte Rak'a, im Asr die vierte Rak'a, im Maghrib die dritte Rak'a und im Isha die vierte Rak'a. Beim Subh haben wir nur einen Tashahhud und den nennen wir wie? Ist das der mittlere oder der letzte? Das ist der letzte. Das heißt, das Subh-Gebet hat keinen mittleren Tashahhud. Kommen wir nochmal zu der allgemeinen Definition, zur groben Definition von Säulen. Arkan, As-Salah, sind alle Handlungen. Warum Handlungen? Damit meine ich eben nicht Aussagen. Denn das Gebet wird wie definiert? Das Gebet wird definiert als Aussagen und Handlungen, die mit dem Takbir beginnen und mit dem Teslim enden. Und all diese Begriffe werden wir noch näher betrachten. Das heißt, es gibt Handlungen, Aussagen. Munkel as'ila fil akhir, Allah barik fik. Das bedeutet, wenn wir hier von Säulen reden, dann reden wir von Taten, von Handlungen. Alle Handlungen sind Säulen mit einer Ausnahme, und zwar der mittlere Tashahhud, das ist keine Säule, sondern es ist eine Pflicht. Plus zusätzlich zu den Handlungen, Ausnahme ist was? Mittlerer Tashahhud haben wir rausgenommen. Plus an Aussagen, Takbiratul Ihram und das Rezitieren der Fatiha und der letzte Tashahhud. Das sind also, beziehungsweise der Taslim, also der Tashahhud und der Taslim. Das sind die Säulen. Ich wiederhole. Die Säulen des Gebets sind alle Handlungen mit Ausnahme des mittleren Tashahhuds plus Takbiratul Ihram. Das heißt, das erste Mal Allahu Akbar sagen zu Beginn des Gebets. Plus Suratul Fatiha. Plus At-Taslim am Ende des Gebets. Tashahhud gehört ja zu den Handlungen. Aber der Taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah, ist eine Aussage. Und das ist eine Pflicht. Afwan, das ist eine Säule. Kommen wir nun zu den Pflichten. Wir werden das jetzt detailliert noch besprechen. Ja, das ist nur eine grobe. Natürlich reicht diese Definition so einfach nicht aus, damit hier nicht jemand sagt, ja gut, wir haben das falsch gelernt. Nein. Wir müssen natürlich danach noch was herausnehmen von dieser Definition. Sämtliche freiwilligen Aussagen und Taten. Aber das kommt danach. Aber mir ist wichtig, dass man zuerst einmal grob den Umriss kennt. Aha, es gibt Handlungen, so die Mehrheit der Handlungen, da reden wir von Säulen. Okay, es gibt Aussagen, die Mehrheit der Aussagen, das sind die Pflichten. Und dann gibt es noch ein paar Handlungen, die gehören zu den Pflichten. Das war was? Der mittlere Tashahhud. Und dann gibt es noch ein paar Aussagen, die gehören zu den Säulen. Das war was? Takbiratul Ihram, Fatiha und der Taslim. Sehr schön. Dann gibt es Handlungen und Aussagen, das sind Sunnen. Die werden wir am Ende noch erwähnen. Kommen wir nun zur detaillierten Aufzählung der Säulen im Gebet. Das ist ganz leicht. Ganz leicht. Und zwar geht das Gebet durch. Wenn du die Säulen aufzählen willst, geht das Gebet durch. Womit fangen wir an? Mit Takbiratul Ihram. Säule oder nicht? Säule. Takbiratul Ihram ist eine Säule. Dazu gehört zu Takbiratul Ihram, dass du dazu stehst. Und das Stehen während Takbiratul Ihram ist auch eine Säule. Das heißt, darf ich im Sitzen Allahu Akbar sagen? Nein, darf ich nicht, sondern ich muss stehen. Das heißt, das Stehen ist eine Pflicht. Ich kann nicht erst sitzen, Allahu Akbar, und dann stehe ich auf und lese Al-Fatiha. Da wäre das Gebet ungültig. Und wir reden hier von der Regel. Wir reden hier nicht von einem, der krank ist oder jemand, der nicht stehen kann. Darum geht's nicht. Wir reden hier von der Regel. Das heißt, in der Regel, der Grundsatz lautet, ich muss stehen, wenn ich Takbiratul Ihram ausspreche. Was mache ich nach Takbiratul Ihram? Wir reden hier von Säulen, nicht von Freiwilligen und Sunnenangelegenheiten. Ich lese die Sura Al-Fatiha, also ist das die nächste Säule im Gebet. Und zwar, dass man das Gebet verrichtet, indem man Suratul Fatiha liest. Auch hier gilt eine weitere Säule, dass es im Stehen geschieht. Das heißt, ich darf nicht Allahu Akbar sagen im Stehen, dann setze ich mich hin und lese Suratul Fatiha. Das geht nicht. Dann wäre das Gebet ungültig. Auch hier bitte schön wiederum, es geht mir nicht um Personen, die nicht in der Lage sind zu stehen, das ist was anderes. Sondern jemand, der gesund ist und er kann stehen, aber er sagt sich, warum sollte ich denn, ich lese mal Fatiha beim Sitzen. Das ist dann ungültig. Also wir haben Takbiratul Ihram, wir haben Suratul Fatiha, danach die nächste Säule ist die nächste Handlung. Was ist denn die nächste Handlung? Ar-Rukur, die Verbeugung. Das heißt, die nächste Säule ist das Verbeugen. Was ist die nächste Handlung? Ar-Raf'u min ar-Rukur, das Aufheben, Aufrichten von der Verbeugung. Ja, ich war verbeugt und dann stehe ich wieder auf. Dieses Aufstehen ist auch eine Säule. Was ist die nächste Handlung? As-Sujud, die Niederwerfung. Das ist die nächste Säule. Das ist eine weitere Säule im Gebet. Was ist die nächste Handlung? Dass ich mich aufrichte vom Sujud. Dass ich mich wieder hinsetze. Das ist wieder eine Säule. Was ist die nächste Handlung? Natürlich wieder As-Sujud. Damit haben wir dann die erste Rak'a fertig. Welche Handlungen kommen noch? Jetzt mache ich die zweite Rak'a genauso. Jetzt haben wir nach der zweiten Rak'a ein Tashahhud. Aber wir haben ja gesagt, dieser Tashahhud, diese Handlung gehört nicht zu den Säulen, sondern zu den Pflichten. Also zählen wir ihn hier nicht auf. Was gibt es noch für Handlungen? Ja? Erst einmal das Sitzen, also der letzte Tashahhud ist eine Pflicht. Eine Säule, Afwan, einen Rücken. Der letzte Tashahhud ist eine Säule. Denn wir haben gesagt, welcher Tashahhud ist keine Säule? Der mittlere. Also bitte schön unterscheiden zwischen dem mittleren Tashahhud. In welchen Gebeten gibt es einen mittleren Tashahhud? Alle außer Subh. Da haben wir es gleich erledigt. Alle außer Subh. Aber der letzte Tashahhud, wo gibt es den letzten Tashahhud? In welchen Gebeten? In allen Gebeten. In allen fünf Gebeten gibt es einen letzten Tashahhud. Der ist was? Eine Säule. Eine Säule, also ein Rücken. Und was noch? Dabei muss man sitzen natürlich. Dabei, bei diesem Tashahhud, dem letzten Tashahhud, muss man sitzen. Das ist auch eine Säule. Genauso diese Aussprache, dieser Tahiyyatu lillah wa salawatu im letzten Tashahhud gehört auch zu den Säulen. Also der komplette Tashahhud inklusive Sitzen und Aussprache der Gedenksprüche gehört zu den Säulen des Gebetes. Und was noch? Taslim, das Beenden des Gebetes. Dabei muss man natürlich diese Reihenfolge des Gebets einhalten. Du kannst nicht zuerst Sujud machen, dann machst du Rukur, dann machst du Tashahhud, dann liest du Fatiha, dann machst du Taslim und dann machst du wieder Rukur. Das geht nicht. Also die Reihenfolge einhalten. Also, noch einmal im Schnelldurchlauf. Noch einmal im Schnelldurchlauf. Takbiratul Ihram, Suratul Fatiha, Ar-Ruku', das Aufstehen vom Ruku', As-Sujud, das Aufstehen vom Sujud und das Sitzen zwischen den beiden Sujud. Dann kommen wir zum letzten Tashahhud, dass ich dabei sitze und den Tashahhud ausspreche und der Taslim. Zusätzlich, wir hatten ja gesagt, sind 14, gehört was, wie gesagt, das Stehen Takbiratul Ihram, während Suratul Fatiha, das Innehalten, dass man nicht schnell das alles macht, dass die Reihenfolge einhalten, das gehört alles zu den Säulen des Gebetes. Aber wichtig für uns, für Sujudu Sahu, damit wir das nachvollziehen, damit wir das verstehen, wie mache ich denn Sujudu Sahu, ist eben die Handlungen zu erkennen, welche Handlungen kann ich vergessen. Ich könnte Takbiratul Ihram vergessen. Dann bin ich erst gar nicht in das Gebet eingetreten. Stell dir vor, du vergisst Takbiratul Ihram. Stehst auf, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, und du liest, Ar-Ruku' und so weiter. In der dritten Raka'a erinnerst du dich, ich habe nicht Allahu Akbar gesagt, ganz am Anfang. Was macht man jetzt? Ja? Das Gebet kann nicht gültig sein. Du hast gar nicht gebetet. Du hast gar nicht gebetet. Das heißt, wir reden hier nicht von, das Gebet ist ungültig. Was für ein Gebet denn? Er hat das Gebet gar nicht erst begonnen, damit wir darüber reden, ob es ungültig ist oder nicht. Er muss beten gehen. Ja, aber was ist mit dem, was ich schon getan habe? Ja, das war Gymnastik, das war kein Gebet. Ja? Warum? Weil du hast nicht zu Beginn Takbiratul Ihram ausgesprochen. Okay? Was können wir noch vergessen? Wir können Suratul Fatiha vergessen. Ich meine mit können nicht, dass es erlaubt ist, sondern es könnte sein, dieser Fall könnte eintreten, dass man Suratul Fatiha vergisst. Es könnte sein, dass wir Ruku' vergessen. Ja, das heißt, du liest Suratul Fatiha, liest danach irgendetwas, قُلُ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, und zack, gehst du in Sujud. Dann hast du was vergessen? Wie viele Säulen hast du dann vergessen? Zwei. Zwei, barakallahu fik, und welche? Du hättest dann, wenn du Al-Fatiha liest, und irgendetwas danach, einige Ayat. So, und jetzt gehst du sofort zum Sujud. Dann hast du wie viele Arkan vergessen? Zwei. Du hast Ruku' vergessen, das ist einer. Und das Aufstehen vom Ruku', das ist der zweite. Ja? Das heißt, diese Möglichkeiten gäbe es. Du könntest auch, es ist möglich, dass es passiert, dass du zwar Ruku' machst und so weiter, du gehst dann zum Sujud und stehst dann wieder auf. Also du machst Sujud, Subhana Rabbi al-A'la, und dann sagst du, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Was habe ich jetzt vergessen? Zwei Säulen, welche denn? Das heißt, ich habe die Reihenfolge, ich habe zuerst das Sitzen zwischen den zwei Sujuds vergessen, was eine Säule ist, und ich habe den zweiten Sujud vergessen, was auch eine Säule ist. Ist das klar? Das heißt, wir müssen hier verstehen, was sind die Säulen. Kommen wir nun zu den Wajibat, zu den Pflichten. Wir haben gesagt, grob, diese Definition ist nicht einwandfrei, aber das ist eine Brücke, ja, ich will nicht den ganzen Begriff benutzen, eine Brücke, mit der man sich durch die man sich erinnern kann an diese Angelegenheiten. Ja? Und zwar, die Pflichten sind alle Aussagen. Alle Aussagen, kannst du den Hall ein bisschen runter machen, alle Aussagen im Gebet plus was von den Handlungen? Mittlerer Tashahhud. So, gehen wir mal das durch, alle Aussagen plus mittlere Tashahhud minus was? Und die wären? Takbiratul Ihram gehört nicht mehr zu den Pflichten. At-Taslim gehört nicht zu den Pflichten. Und Suratul Fatiha gehört nicht zu den Pflichten. Und der letzte Teshahud, das Aussprechen des Teshahuds, gehört nicht zu den Pflichten. Ist das klar? Das heißt, die Pflichten bestehen aus allen Aussagen, außer die Aussage Allahu Akbar zu Beginn, gehört nicht zu den Pflichten, sondern ist eine Säule. Außer Suratul Fatiha, das ist eine Aussage, aber sie gehört nicht zu den Pflichten, sondern zu den Säulen. Außer dem Taslim, gehört nicht zu den Pflichten, sondern ist eine Säule. Und diese Tahiyyatu Lillah zum Schluss im letzten Tashahud. Das heißt, zählen wir mal die Aussagen auf. Was für Aussagen mache ich denn? Erstens, dass der Takbir zu jeder, zur nächsten Säule. Also, Allahu Akbar zu sagen, um sich zu verbeugen. Allahu Akbar zu sagen, um in den Sujud zu gehen. Allahu Akbar zu sagen, um von dem Sujud wieder sich aufrecht hinzusetzen. Allahu Akbar zu sagen, um wieder Sujud zu machen. Allahu Akbar zu sagen, um zur nächsten Rak'a aufzustehen. Diese nennt man Takbiratul Intiqal. Das heißt, wir haben zwei Arten von Takbir. Takbiratul Ihram, das ist der Beginn des Gebetes, und wir haben Takbiratul Intiqal. Das heißt, dass wir zum Weiterkommen zur nächsten Säule, Übergangstakbir, also wir gehen über zur nächsten Säule, dass wir da Allahu Akbar sagen. Das ist eine Aussage, oder nicht? Das sagst du ja. Ist das eine Säule oder eine Pflicht? Eine Pflicht. Es ist eine Pflicht, also ein Wajib. Das ist eines der ersten eines der ersten Pflichten. Da muss man immer aufpassen hier. Die nächste Pflicht, Al-Wajib, ist zu sagen, Sami'a Allahu liman hamidah. Wann sage ich das? Beim Aufstehen vom Ruku'. Ich mache Ruku', wenn ich dann wieder aufstehe, sage ich, Sami'a Allahu liman hamidah. Dann, was sagt man dann? Rabbana walakal hamd. Also beide gehören zu den Pflichten. Sami'a Allahu liman hamidah. Und es gehört zu den Pflichten, Rabbana walakal hamd. Sehr schön. Das heißt, zum Übergehen haben wir ja entweder Takbir im Gebet, entweder wir sagen Allahu Akbar, dann gehe ich zur nächsten Säule, oder wir sagen Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, und das geschieht nur wo? Beim Ruku'. Die nächsten Pflichten sind die Aussagen während des Ruku' und während des Sujud. Was sage ich, wenn ich im Ruku' bin? Subhana Rabbiyal Azim. Pflicht ist, dass man es mindestens einmal sagt. Das ist die Pflicht. Ist es eine Säule? Nein, es ist keine Säule. Warum? Weil es eine Aussage ist. Und die meisten Aussagen sind Pflichten, keine Säulen. Mit Ausnahme von was? Welche Aussagen sind Säulen? Takbiratul Ihram, Al-Fatiha und Al-Taslim. Ich muss es ja wiederholen, damit es hier so ein bisschen sitzt. Ja, genau. Und At-Tashahud, Jazakallahu Khairan, das Aussprechen des Tahiyyatu Lillah zum Schluss, also im letzten Tashahud. Sehr schön. Also, Subhana Rabbi al-Azim einmal zu sagen im Ruku' ist Pflicht. Im Sujud sagen wir was? Subhana Rabbi al-A'la. Einmal zu sagen ist Pflicht. Wer es mehr sagen möchte, bitteschön, aber mindestens einmal. Es darf also nicht sein, das darf nicht sein, dass du im Ruku' gar nicht Subhana Rabbi al-Azim sagst. Darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass du im Sujud gar nicht Subhana Rabbi al-A'la sagst. Du musst es sagen. Müssen hier nicht, weil es eine Säule ist. Nein, aber müssen, weil es eine Pflicht ist. Und hieraus lernen wir, sowohl die Säulen als auch die Pflichten sind notwendig. Das heißt, sie müssen vollzogen werden. Pflicht bedeutet nicht, dass es freiwillig ist. Nein, nein. Wir kommen noch zu den freiwilligen Sachen. Dann eine weitere Pflicht ist zwischen den zwei Sajdatain. Man macht ja jede Raka wie viel Sujud? Zweimal. Man setzt sich ja zwischendrin hin. Was sagen wir dann? Rabbighfirli. zumindest mal einmal das sagen, ist eine Pflicht. Das heißt, es darf nicht sein, du sagst Allahu Akbar, du setzt dich hin, Allahu Akbar, hast nichts gesagt. Das darf nicht sein. Sondern du musst unbedingt etwas dazu sagen. Bitte die Fragen am Ende, Barakallahu fikum. Das heißt, wir fügen also zu den Pflichten hinzu, einmal sagen, Rabbighfirli. Dann die nächste Pflicht ist was? Der erste Tashahhud, also der mittlere. Der erste ist nicht so gerade das beste Wort. Warum? Weil bei Subh gibt es nur einen. Und wenn ich sagen würde, der erste Tashahhud, was mache ich dann beim Subh? Der letzte ist ja auch der erste hier in diesem Fall. Und deswegen wäre, wallahu a'lam, das Bessere, der mittlere, und so heißt es auch im Arabischen, Tashahhud al-Awsat. Der mittlere Tashahhud, das bedeutet, hier merken wir, aha, mittlere geht nur, wenn wir zwei haben. Ja? Und das Sitzen zu diesem Tashahhud. Ja, das Sitzen zu diesem Tashahhud ist eben eine Pflicht und die Aussprache des Tashahhud ist eine Pflicht. Also, gehen wir nochmal das Punkt für Punkt durch. Wir haben gesagt, im Gebet die Pflichten. Womit fangen wir an? Takbirat. Also die Übergangstakbirat. Und zwar, wann machen wir sie? Wenn ich zum Rukur gehe, wenn ich zum Sujud gehe, wenn ich aufstehe vom Sujud, wenn ich aufstehe, also vom Sujud zum Sitzen zwischen zwei Sajdaten, und wenn ich aufstehe zur nächsten Raka. Also der Takbir im Übergang von einer Handlung zur anderen. Plus was? Sami'a Allahu liman hamida und Rabbana wa lakal hamd. Was noch? Subhana Rabbi al-Azim zu sagen im Ruku', Subhana Rabbi al-A'la zu sagen im Sujud, Rabbi ighfirli zu sagen zwischen den zwei Sujud, und was? Der mittlere Tashahhud, inklusive Sitzen und Aussprechen. Das sind also die Pflichten. Wer das nicht weiß, der kann kein Sujud al-Sahu lernen. Und deswegen machen wir jetzt mal die Probe aufs Exempel. Und zwar, der letzte Tashahhud ist was? Ja, was jetzt? Säule oder Pflicht? Wer ist für Säule? Wer ist für Pflicht? Kein. Der letzte Tashahhud ist eine Säule. Nenn mir eine Aussage, die eine Säule ist. Ja? Suratul Fatiha. Das ist eine Aussage, ich lese sie, aber sie ist eine Säule. Nenn mir eine Tat, die Pflicht ist. Eine Handlung, die keine Säule ist, sondern Pflicht. Ja? Ist eine Pflicht? Sujud ist Pflicht? Was habe ich denn gefragt? Eine Pflicht, die Tat ist. Keine Säule. Ja? Der mittlere Tashahhud. Was haben wir denn noch? Ja, meine ich ja. Der mittlere Tashahhud inklusive Sitzen und Aussprechen. Sehr schön. Beginnt das Gebet, die erste Säule im Gebet, ist das eine Tat oder eine Handlung? Die erste Säule im Gebet, ist das eine Tat oder eine Handlung? Entschuldigung, oder Aussage? Aussage, und zwar? Takbiratu al-Ihram. Gut. Und natürlich dazu zu stehen, sagten wir. Ja. Also von daher haben wir sowohl Tat und Aussage, aber man beginnt ja das Gebet nicht, indem man steht. Wenn ich stehe, habe ich das Gebet schon begonnen? Sondern womit beginne ich es? Indem ich es ausspreche. Allahu Akbar. Damit habe ich das Gebet begonnen. Sehr schön. Alhamdulillah. Ich hoffe, es sitzt. Oder sitzt es noch nicht? Kommen wir machen das inshallah so, dass wir die Fragen bi'idhnillah immer nach so Abschnitten haben. Gibt es Fragen? Na, tfaddal, zu diesem Punkt jetzt. Zu den Säulen und den Pflichten. Na. Aywa. Sehr schön. Der Bruder fragt, was ist mit der Sure nach Al-Fatiha? Die Ansicht der Gelehrten ist hier unterschiedlich. Al-Malikiyya und andere sagen, Al-Malikiyya unterscheiden die Handlungen und Taten im Gebet nicht in Säulen, Pflichten und freiwilligen Sachen, wie wir es heute so lernen werden, also nicht in Arkan, Wajibat und Sunan, sondern Al-Malikiyya unterscheidet, und das ist gehupst wie gesprungen, ja, das ist jetzt nicht schlimm, sondern sie unterscheiden in Arkan, Sunan Muakkada und Sunan Ghair Muakkada. Haben die so definiert. Und Al-Malikiyya sagen, dass das Lesen einer Aya zumindest oder mehr zu den Sunan Al-Muakkada gehören. Ja? Und die Sunan Al-Muakkada bei den Malikiyya sind eben die Pflichten. Al-Wajibat عند الحنابلة. Aber Ibn Uthaymin und andere und Ibn Baz und Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala und andere sagen, dass das Lesen der Ayat nach der Surah Al-Fatiha nicht zu den Pflichten gehört, sondern zu den freiwilligen Aspekten. Das bedeutet, man muss kein Sujud Sahu machen, wenn man es vergessen hat. Und man muss es gar nicht erst lesen, aber natürlich vergeudet man dann Hasanat, wenn man es nicht machen sollte. Aber wie gesagt, Rajih, also die richtige Ansicht nach diesen Gelehrten ist, dass das Lesen der Ayat nach Suratul Fatiha Sunnah ist, nicht Muakkada wie bei den Malikiyya, kein Wajib wie bei den Hanabila, sondern es ist einfach nur eine Nafila oder eine Mustahab, also es ist wünschenswert. Barakallahu fik. Ja. Genau. Die Ahnaf, barakallahu fik, haben natürlich andere, eine andere Ansicht diesbezüglich, so dass sie sagen, es ist keine Pflicht und keine bindende Sunna, dass man sagt, Rabbir Firli oder irgendetwas zwischen dem Sujud, sondern die Ahnaf sagen, es gibt keinen Dhikr, der gesagt wird im Sujud. Das bedeutet, wir können natürlich jetzt nicht sagen, es ist verboten, hinter einem Hanafi zu beten. Das wäre nicht richtig, denn er betet ja nach gemäß von anerkannten Gelehrten in der islamischen Welt. Und die Rechtsschule der Ahnaf ist eine anerkannte Rechtsschule. Deswegen dürfen wir nie sagen, das Gebet wäre falsch, nur weil ich es anders gelernt habe. Das geht so nicht. Aber wir sagen Ihnen, selbst wenn ihr sagen solltet, was natürlich nach der Ansicht vieler Gelehrten, der meisten Gelehrten nicht richtig ist, dass man nichts sagen soll im zwischen den Sujud, sagen wir ihnen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemals etwas gesagt? Die Antwort lautet ja, er hat immer etwas gesagt. Also, ahme dem Prophet sallallahu alaihi wasallam nach. Oder ist das schlimm, wenn du immer mehr dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dich ähnelst? Ist das schlimm? Ganz im Gegenteil, das ist doch der Wunsch jeden einzelnen Muslims, dass er immer mehr so wird, wie der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das heißt, dürfen wir, ist es ausreichend, wenn wir nichts sagen? Nein. Dürfen wir hinter einem Beten der hanafitische Rechtsschule haben? Auf jeden Fall. Ja, es gibt keinen Gelehrten auf dieser Welt, der gesagt hat, pass auf, ja, hinter einem Menschen, der hanafitische Rechtsschule hat, darfst du nicht beten. Das, sowas gibt es überhaupt nicht auf dieser Welt. Und der letzte Punkt ist, dadurch dürfen wir keine Streitigkeiten und keine Zwietracht entstehen lassen. Aber für uns ist wichtig, wenn wir Al-Istighfar, dieses Rabbi Ghfirli, vergessen haben, wie wir sehen werden, müssen wir Sujud al-Sahu machen. Ja? Na. Ja? Hattest du keine Frage? Okay, na. Bitte was? Ja, genau, Barakallahu fik. Die Fatiha ist bei den Ahnaf auch keine Säule, genau, Barakallahu fik. Das gehört zu den Sunnen, wie wir sehen werden. Also das Heben der Hände gehört nicht zu den Pflichten und nicht zu den Säulen, sondern es gehört zu den freiwilligen Aspekten, wie wir gleich sehen werden. Ja? Wir haben davon gesprochen, dass wenn man eine Säule vergisst und dann das Gebet wiederholen muss, weil das kein Gebet ist. Wenn man eine Pflicht vergisst, muss, wie, wie, Das kommt noch. Jetzt einfach nur mal die Frage, ist das klar geworden, was Säule und Pflicht ist? Wie wir das reparieren, das werden wir gleich sehen, inshallah. So, kommen wir nun zu dem nächsten Punkt, der hier jetzt nicht erwähnt wurde in diesem Anhang, und zwar zu den Sunnen. Denn das ist natürlich wichtig, denn ich sagte bereits zu Beginn, dass es Säulen gibt, Pflichten gibt und es gibt Sunnen. Kommen wir zuerst einmal zu dieser Frage. Wie ist es, wenn man in der Gemeinschaft betet und die Pflichten aber nicht ausspricht? Dazu kommen wir, inshallah. Was mache ich, wenn ich hinter einem Imam bete und ich habe etwas vergessen? Ob eine Handlung oder eine Aussage, eine Säule oder eine Pflicht, was mache ich dann? Das werden wir inshallah gleich sehen. Also, kommen wir zu den Sunnen. Wir haben gesagt, noch einmal, die Säulen sind alle Handlungen, außer dem mittleren Tashahhud. Und hinzugefügt werden, Takbiratul Ihram, Al-Fatiha, der letzte Tashahhud, also diese Tahiyyat aussprechen, und At-Taslim. Das waren die Säulen. Die Pflichten, haben wir gesagt, sind alle Aussagen. Mit Ausnahme Takbiratul Ihram, Al-Fatiha, der letzte Tashahhud, diese Tahiyyatu, auszusprechen und At-Taslim, alle Aussagen, plus die Handlung, und zwar der mittlere Tashahhud, inklusive Sitzen und Aussprechen natürlich. Bitte? Na, tayyib. Kommen wir nun zu den Sunnen. Mit Sunnen meinen wir hier was? Freiwillige Sachen. Das heißt, sie sind wünschenswert. Sie sind nicht bindend. Im Gegensatz zu den Säulen und den Pflichten. Und zwar gibt es sehr, sehr, sehr, sehr viele Säulen. Ja, ich werde jetzt, Sunnen, sehr, sehr viele Sunnen aufzählen. Und zwar zu Beginn, nach dem Takbiratu al-Ihram. Und zwar dieser Eröffnungsbittgebet. Ja, und zwar gibt es da verschiedene. Ja, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wa al-maghrib und so weiter. Das ist eine Sunna, weder eine Pflicht, noch ist es eine Säule. Heißt das jetzt, lernen wir das, um es zu unterlassen? Ist das Ziel dieser Veranstaltung hier, dass wir lernen, okay Jungs, das könnt ihr jetzt mal vergessen? Nein, sondern wir machen alles. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, wenn ich etwas vergessen habe, wann mache ich Sujudu Sahu? Und wann mache ich kein Sujud al-Sahw? Wenn ich jetzt gesagt habe, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, so, ich habe jetzt was nicht gesagt, diesen Eröffnungsbittgebet, muss ich jetzt Sujud al-Sahw machen oder nicht? Muss ich jetzt zurückgehen und Al-Fatiha unterbrechen und jetzt diesen Dhikr aussagen oder kann ich einfach aufsagen oder kann ich einfach weiter beten? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen und deswegen lernen wir diese Sache. Wir lernen sie nicht, damit wir sie vernachlässigen, damit ihr sagt, ach so ist das, das muss ich ja gar nicht sagen, sage ich also nicht. Nein, denn dadurch wirst du wertvolle Hasanat weglassen, die du Yawmul Qiyamah auf jeden Fall brauchen wirst. Genauso ist das Sagen von Amin am Ende der Fatiha, eine Sunna. Genauso das laute Lesen, ja, dass du laut liest oder leise liest, das ist eine Sunna. Wie gesagt, ich möchte das hier einfach nur aufzählen, barakallahu fikum. Warum? Weil wir sind jetzt nicht hier in einem Unterricht, in dem wir sagen, was ist der Beleg, was nicht und was sind die verschiedenen Aussagen der Gelehrten. Uns geht es nur um die Frage, wie mache ich Sujudu Sahu. Aber dafür brauchen wir dieses Wissen eben hier vorher. Genauso gehört zu den Sunnen, die zusätzlichen Male Subhana Rabbil A'la zu sagen. Du kannst ja einmal sagen oder mehrere Male. Mehr als nur einmal ist Sunna. Subhana Rabbil A'la zu sagen oder Subhana Rabbil Azim zu sagen oder Subuhun Quddus Rabbul Malaikati wal Ruh oder nach Sami Allahu liman hamida hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi und so weiter und so fort. Diese zusätzlichen Aussagen, die man sagen sollte, aber man muss sie nicht sagen. Das heißt, das sind hier Sunnen. Genauso am Ende des Tashahhud mehr zu sagen als nur diesen Tashahhud, also auch Dua zu machen am Ende, am Schluss des letzten Tashahhud, das sind alles freiwillige Sachen. Genauso gibt es Taten, Handlungen, die Sunnen sind. Das waren jetzt immer Aussagen, ja? Das waren Aussagen. Taten, die Sunnen sind, und zwar das Heben der Hände. Das Heben der Hände beim Takbir, wann werden die Hände gehoben? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat die Hände immer gehoben zu Beginn des Gebetes. Allahu Akbar. Immer. Er hat nie das Gebet so begonnen. Allahu Akbar. Sondern er hat immer alaihi salatu wassalam zu Beginn des Gebetes seine Hände gehoben Richtung Qibla und so weiter und so fort. Am Anfang, zu Beginn des Gebetes. Danach, wenn er zum Ruku' gegangen ist, also er hat Al-Fatiha gelesen, Achil Qibla ist so, Barakallahu fik. Qibla ist so. Er hat danach Al-Fatiha gelesen und Sura gelesen. Und danach, wenn er zum Ruku' gehen wollte, hob er die Hand, Allahu Akbar, und ist zum Ruku'. Das hat er immer gemacht. Jedes Mal, wenn er zum Ruku' ging, hat er die Hände gehoben. Und wenn er aufgestanden ist, wieder vom Ruku', sich wieder aufrecht aufgerichtet hat, Barakallahu fikum, wenn er sich wieder aufgerichtet hat, dann hat er wieder die Hände gehoben. Das sind die drei Male, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hände immer gehoben hat. Immer. Aber es ist keine Pflicht. Es ist auch keine Säule. Aber man sollte das nicht vernachlässigen. Wenn ich höre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das getan hat, warum mache ich es nicht? Das ist eine Frage, oder nicht? Also da muss man sich schon die Frage stellen, warum hasse ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam so sehr, dass ich sage, nein, ich mache das nicht. Warum machst du es nicht? Auch wenn in deiner Rechtsschule gesagt wird, nee, das ist nicht die Sunna. Ja und? Auch wenn es so gesagt wird, ich habe doch einen authentischen Beleg, mehrere sogar, die belegen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hände gehoben hat, also mache ich das. Ist das Gebet ungültig, wenn ich es nicht mache? Nein, es ist nicht ungültig. Muss ich Sujudu Sahu machen, wenn ich es nicht mache? Nein, muss ich nicht machen. Warum? Weil es Sunnen sind, also wünschenswerte Sachen. Genauso, dass man die Hände, und zwar auf die Brust legt, und zwar die rechte Hand auf die linke Hand auf die Brust, das ist auch eine Sunna, das ist weder eine Pflicht, noch ist das eine Säule. Das heißt, was ist, wenn ich so beten würde, wäre das Gebet gültig? Ja, es ist gültig, aber du hast aber eine Menge Hasanat vergeudet. Eine Menge Hasanat. Yawmul Qiyamah wirst du sagen, hätte ich doch jedes Gebet meine Hände so gelegt wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denn dadurch bekommst du mehr Hasanat. Ja? Und deswegen darf man nicht so sein, dass man denkt, nein, ich mache das nicht, meine Rechtsschule hat mir das nicht so erklärt, also mache ich. Solange der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat und es authentisch überliefert wurde, warum machst du das dann nicht? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also, genauso das Legen der Hände, also die rechte Hand über die linke Hand, und zwar über das Handgelenk, über der Brust. Dann, dass man natürlich richtig steht, ja, dass man nicht so mit den Füßen steht, sondern dass da etwas Platz ist, natürlich nicht ein halber Kilometer, ja, sondern so schulterbreit eben, steht, das sind auch Sunnen. Das sind die Sunnen, Barakallahu fikum, genauso das Bewegen des Fingers im Tashahhud, das sind alles Sunnen. Sind das Pflichten? Nein. Sind das Säulen? Nein. Deswegen, wenn ich vorhin gesagt habe, die Säulen sind alle Handlungen, dann meinen wir natürlich nicht mit den Handlungen das Heben der Hände beim Takbir. Damit meinen wir nicht, dass Bewegen der Finger ist ja eine Handlung. Aber die habe ich nicht erwähnt, weil es ja so viele sind. Sonst müsste ich ja sagen, und außer das, und außer das, und außer das. Sondern merkt ihr grob, was die Sunnen sind, dann verstehst du diese Definition zu Beginn, indem ich sagte, die Säulen sind alle Handlungen, natürlich außer den Sunnenhandlungen, alle Handlungen, außer, was haben wir gesagt? dem mittleren Tashahhud, der gehört zu den Pflichten, plus Takbiratul Ihram, Surat al-Fatiha, At-Taslim und At-Tahiyatu, also diese Aussprache des letzten Tashahhud. Und bei den Pflichten, Al-Wajibat haben wir gesagt, Al-Wajibat, Pflichten sind alle Aussagen, ausgenommen natürlich die Aussagen der Sunnen, wie wir gerade gesehen haben, alle Aussagen, außer was? Takbiratul Ihram, Suratul Fatiha, Tashahhud al-Akhir, und Taslim. Plus, was für eine Handlung? Mittlerer Tashahhud. Ja? Das sind also grob die, also die Säulen, die Pflichten und die Sunnen des Gebets. Wichtig ist jetzt, um die Niederwerfung des Vergessens zu verstehen, und da beginnen wir jetzt, inshallah, das Buch zu lesen, dass es hier, je nachdem, was du vergessen hast, eine bestimmte Art und Weise gibt, um das Gebet zu vergessen. Grob, wie der Verfasser, rahimahullah ta'ala, grob unterteilt man das Vergessen im Gebet in etwas hinzufügen, etwas unterlassen oder zweifeln. Das sind die drei Möglichkeiten. Eine vierte gibt es nicht. Entweder du machst etwas zu viel oder du machst etwas zu wenig und dabei bist du dir bewusst, okay, ich habe jetzt was zu viel gemacht oder ich habe jetzt was zu wenig gemacht. Oder du weißt es nicht. War das jetzt eigentlich so oder war das so? Waren das drei Raka oder vier? Habe ich Rukur gemacht oder nicht? Habe ich Sujud gemacht oder nicht? Habe ich Fatiha gelesen oder nicht? Das heißt, diese drei Möglichkeiten gibt es. So heißt es auf Seite 12 nun. Sujudus Sahu, Vergesslichkeitsniederwerfung. Sujudus Sahu ist die Verrichtung zweier Niederwerfungen. Damit gleicht der Betende die Unvollständigkeit seines Gebetes aus, die aufgrund von Vergesslichkeit beim Beten entstanden ist. Gründe für Sujud al-Sahu. Sujud al-Sahu kann drei Gründe haben. Was waren die drei nochmal? Deine Antworten sind immer kompakt, da komme ich nicht mal zum Trinken. Alhamdulillah, barakallahu fik. Also entweder zu viel, zu wenig, ich weiß nicht. Das sind die drei Möglichkeiten. Also, die Zufügung, al-ziyadah, oder die Kürzung, al-naqs, oder al-shak, also Zweifel. Ziyadah, naqs, shak. Zu viel, ziyadah. Zu wenig, naqs. Ich weiß nicht, Aschak. Jetzt kann man aber entweder zu viele Säulen gemacht haben oder zu wenige Säulen. Man weiß es nicht. Habe ich die Säule gemacht oder nicht? Man kann jetzt zu viele Pflichten getan haben oder zu wenige Pflichten getan haben oder man weiß es nicht. Das ist wichtig. Ja, was ist, wenn man zu viele Sunnan gemacht hat? Ja, wenn du Subhana Rabbi al-A'la sagen möchtest, so oft wie du willst, bitteschön. Ja? An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam hat ja Qiyam al-Layl gemacht. Kennt ihr die Geschichte? Wo er so lange Rukur gemacht hat, so lange er gelesen hat. Und so lange Sujud gemacht hat, so lange er Rukur gemacht hat. Was mache ich denn da? Viele von uns wollen gerne so einen langen Rukur. Wir wissen, ich habe jetzt schon dreimal Subhana Rabbi al-A'la gemacht und der Imam, der macht, weiß ich, will auch weitermachen. Ja, mach weiter. Sag weiter, Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi, und genieße es. Nicht Subhana, sondern Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Und denk nach jeder Sache, denk an irgendetwas Großartiges. An die Geschöpfe, an diese Religion, wie sie großartig ist. An Allah subhanahu wa ta'ala, wie seine Namen und Eigenschaften. Und somit genießt du deinen Rukur. Aber wenn du nicht weißt, was du zu tun hast im Rukua, dann wird es ja irgendwann mal langweilig. Und das ist ja die Weisheit hinter der Demut. Du bekommst Demut, Khushu' im Gebet, je mehr du an das denkst, was du sagst. Oder wenn du zwischen den Sujud bist, ja, zwischen den zwei Sajdatayn, sagst, Rabbighfirli. Und Sunna ist, was mehr zu sagen? Rabbighfirli. Rabbighfirli. Und dann denke an deine Sünden. So, Ibn Uthaymin, rahimahullah, hat jetzt in diesem Buch das Buch aufgeteilt in Ziyade, Naqs und Check. Also, was mache ich, wenn ich etwas hinzugefügt habe? Was mache ich, wenn ich etwas weniger gemacht habe? Und was mache ich, wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich mir unsicher bin? Und dabei, wie gesagt, müssen wir immer zweigleisig gehen. Säulen vergessen oder Pflichten vergessen. Säulen hinzugefügt oder Pflichten hinzugefügt. Säulen im Zweifel über Säulen oder im Zweifel über Pflichten. Das müssen wir immer nachvollziehen. Fangen wir mal an mit der Zufügung. Er sagt hier, rahimahullah ta'ala, wenn der Betende mit Absicht ein Stehen, ein Sitzen, eine Beugung oder eine Niederwerfung zum Gebet hinzufügt, gilt sein Gebet als ungültig. Was waren das für Sachen, die er hier aufgezählt hat? Ich wiederhole. Wenn der Betende mit Absicht ein Stehen, ein Sitzen, eine Beugung oder eine Niederwerfung, was sind das? Das sind Säulen. Ein Stehen, damit meinte eine neue Raka. Eine Niederwerfung oder eine Beugung, dass man zweimal Ruku' macht. Oder eine Niederwerfung, dass man dreimal Sujud macht, anstatt zweimal. Wer das absichtlich macht, muss er dann Sujud us-Sahu machen? Nein, muss er nicht. Warum? Sein Gebet ist ungültig. Das Gebet kann er nicht mehr reparieren. Warum? Weil er es mit Absicht macht. Und das ist respektlos gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und davor muss man sich hüten und bewahren als Muslim. Also ein Muslim, der Allah fürchtet, macht das nicht mit Absicht. Ja? Auch nicht zum Unterrichten. Nicht, dass jemand, so ein Imam, kommt und sagt, weißt du was, ich will ja meine Gemeinde hier jetzt mal zeigen, wie man Sujud us-Sahu macht. Also mache ich was? Ich mache jetzt mal extra einen Fehler. Ich unterlasse jetzt mal Rukur. Mal gucken, was die jetzt, ob die das jetzt verstanden haben vorhin oder nicht, diesen Ders. Das geht nicht. Das ist verboten. Du darfst nicht in einem Pflichtgebet oder auch einem freiwilligen Gebet einfach so mal Fehler machen. Du kannst in einem Ders irgendein Bruder holen und sagen, mach mal so, als ob du, aber nicht, dass ein Gebet richtig beginnt und dann absichtlich einen Fehler macht. Das ist nicht erlaubt. Dies kann aber auch aufgrund von Vergesslichkeit geschehen. Also was? Dass ich etwas hinzugefügt habe an Säulen. Hier geht es um was? Hier geht es um Säule. Wenn der Betende nach dem Gebet merkt, dass er seinem Gebet versehentlich etwas hinzugefügt hat, soll er Sujud as-Sahu verrichten, sein Gebet ist dann gültig. Wenn er aber bereits während seines Gebets merkt, dass er etwas hinzugefügt hat, dann soll er diese Zufügung weglassen. Auch in diesem Fall ist es erforderlich, Sujud as-Sahu zu verrichten, dann ist sein Gebet gültig. So. Kommen wir zum ersten Punkt. Er sagte, wenn der Betende etwas hinzugefügt hat. Und wann merkt er das? Nach dem Gebet. Also gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich habe ja drei Sujud gemacht. Ja, also er hat das Gebet beendet und er erinnert sich danach, ich habe etwas zu viel getan, dann muss er es reparieren. Wie, das sehen wir gleich. Das gilt, barakallahu fikum, für die Erinnerung, die unmittelbar nach dem Gebet geschieht. Wenn er das ein halbes Jahr danach erst bemerkt, dann natürlich nicht. Dann ist sein Gebet ungültig und er muss es wiederholen, das komplette Gebet. Und das gilt nach einer längeren Zeit. Was ist längere Zeit? Über eine Viertelstunde ist längere Zeit, ist schon zu viel. Unmittelbar danach, ja, noch so innerhalb 1, 2, 3 Minuten, habe ich das gemerkt. Hey, ich habe ja 2-mal Rukua gemacht in der ersten Raka. Dann repariere ich das Gebet noch. Aber wenn ich es erst danach, eine Viertelstunde, halbe Stunde, eine Stunde danach gemerkt habe, was mache ich dann? Dann muss ich das Gebet noch einmal wiederholen, denn ich habe ja nicht richtig gebetet. Und die Zeit zum Verbessern ist schon vergangen. Denn die Zeit zum Verbessern ist ja nicht bis ins Unendliche. Ja? Sondern unmittelbar nach dem Gebet erinnerst du dich an etwas, dann kannst du es noch verbessern. Erinnerst du dich erst oder wirst du durch andere Personen erinnert nach einer längeren Zeit, und längere Zeit sind nicht Jahre und Lichtjahre, sondern längere Zeit sind Minuten. Ja, also wer mehr als 5 bis 10 Minuten braucht, um sich zu erinnern, dem sagen wir, bitte wiederhole dein Gebet. Das war das Erste. Wie wir es verbessern, das kommt jetzt gleich noch. Die zweite Angelegenheit, nein, ich habe es nicht nach dem Gebet vergessen, sondern ich bete noch. Ich bin immer noch im Gebet und erinnere mich. Da ist es ja natürlich klar, muss ich mein Gebet verbessern. Wie verbessere ich mein Gebet? Das sehen wir. Dazu ein Beispiel. Jemand hat beispielsweise das Dhuhr-Gebet mit 5 Raka'at verrichtet. Wie viel hat denn Dhuhr? 4. Lailhamd. Also, jemand hat beispielsweise das Dhuhr-Gebet mit 5 Raka'at verrichtet, anstatt nur mit 4. In diesem Fall wären 3 Situationen denkbar. Erstens, er erinnert sich an diese Zufügung während des Teshahhud. In diesem Fall soll er diesen Teshahhud bis zum Ende ausführen und den Taslim, also Schlussgruß, verrichten. Dann soll er Sujud as-Sahu verrichten und erneut mit dem Taslim das Gebet abschließen. Also nochmal, war das klar? Oder erklären? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Also, man betet 4 Raka'a, Dhuhr, Asr, Isha. Und nach der 4. man ist im Sujud und steht auf sofort. Ja? Was macht man nun? Er sagt jetzt in diesem Beispiel, dieser Mensch hier liest Al-Fatiha. Er ist jetzt in welcher Raka'a? 5. Er liest Al-Fatiha. Er liest nach Al-Fatiha irgendetwas oder nur Al-Fatiha, je nachdem. Er macht Ruku'a. Samia Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Und er macht Sujud. Und er setzt sich wieder hin. As-Sajda Thaniya, zweite Sajda. Er setzt sich hin. Jetzt erinnert er sich erst. Ey, das war ja zu viel gerade. Das heißt, wann hat er sich erinnert, dass er etwas zu viel getan hat? Am Ende. Was sagen wir dem jetzt? Ja? Genau. Diesem sagen wir nun, ja, du hast dich ja jetzt wann erinnert? Ganz zum Schluss. Ja? Und du beendest ja dein Gebet, musst du ja sowieso. Das heißt, da gibt es nichts mehr viel Großartiges zu tun. Also bitte mach dein Tashahhud fertig. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wann macht er nun Sujud as-Sahu? Bevor er Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt? Also, was heißt denn bevor? Tahiyyatullah wa salawatu tayyibat und so weiter und so fort. Ja, bis er zum Schluss ist. So. Macht er jetzt Sujud? Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das war ein Sujud as-Sahu, was? Vor dem Taslim. Die zweite Version, die es gibt, ist Sujud as-Sahu nach dem Taslim. Wie sieht das aus? At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Bis zum Schluss. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli. Allahu Akbar, Subhan Rabbil A'la. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das war ein Sujud, As-Sahu, nach dem Taslim. Die Frage ist jetzt, vor oder nach? Warum nach? Ja? Okay, ja? Ich wollte auch sagen, das Richtigere ist, glaube ich, nach. Aber das ist vielleicht Meinungsverschiedenheit. Ja, das ist ja egal jetzt mit der Meinungsverschiedenheit, sondern wir wollen ja jetzt Anwendung. Ja? Nach dem Taslim. Genau, warum? Allahi barik fiek. Weil er etwas zu viel getan hat. Was hat er denn zu viel getan? Ja, was hat er zu viel getan? Ja, aufzählen, was hat er zu viel getan? Er stand, das ist schon mal zu viel. Er hat Al-Fatiha gelesen. Er hat Ruku'a gemacht. Er ist vom Ruku'a aufgestanden. Er hat das Sujud gemacht. Er hat sich hingesetzt zwischen Sujud. Er hat den zweiten Sujud gemacht. Das alles war zu viel. Das alles hat er zu viel getan. Und die Regel lautet nun, wenn man etwas zu viel tut, macht man Sujud us-Sahu nach dem Taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar zum Sujud us-Sahu. Das ist die erste Regel. Wenn du etwas zu viel tust, machst du Sujud us-Sahu nach dem Taslim. Das war der erste Fall. Wir sind immer noch bei dem Beispiel, ein Mensch betet 5 Raka'a anstatt 4. Das erste Beispiel war, wann hat er sich erinnert? Im Tashahhud, ganz am Ende. Das zweite Beispiel. Erinnert er sich an diese Zufügung erst nach dem Taslim? Also der hat sein Gebet beendet. 5 Raka'a hat er jetzt gebetet. Hat gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das waren ja 5. Also er hat sich erinnert nach dem Taslim. So soll er ebenfalls Sujud al-Sahu verrichten und noch einmal mit dem Taslim abschließen. Also was macht er jetzt? Sujud Ba'di also ist ein zusätzlicher nach dem Taslim. Also, er hat ja schon Assalamu alaikum wa rahmatullah gemacht. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, und jetzt erinnert er sich. Jetzt sagen wir ihm, Sujud. Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar, Rabbi Ghafirli. Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ist das klar? Also in diesen beiden Fällen erinnert er sich zum Schluss oder erinnert er sich nach dem Verrichten des Gebets, unmittelbar, ne? Unmittelbar danach, dann sagen wir ihm, mach bitte schön noch dein Sujud as-Sahu. Die dritte Möglichkeit. Wenn er sich an diese Zufügung in der 5. Raka'a erinnert, muss er sich sofort hinsetzen. Er verrichtet dann den Tashahhud und anschließend den Taslim. Dann verrichtet er Sujud as-Sahu und schließt erneut mit dem Taslim ab. Was heißt das jetzt? Unser Bruder war in der 4. Raka'a im Sujud, im 2. Sujud. Was muss er jetzt normalerweise machen? Er muss jetzt Allahu Akbar sagen und sich hinsetzen zum Tashahhud. Nein, unser Bruder hat das vergessen, steht sofort auf, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Das ist die 4. Raka'a. Die 5. Raka'a. Was macht er jetzt? Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir sagen ihm, oh, mach ruhig weiter. Surat Fatiha ist eine schöne Sura. Mach ruhig weiter. Oder wir sagen ihm, cut, setz dich wieder hin. Was ist richtig? Das zweite, er muss sofort unterbrechen. Warum? Denn wenn er jetzt absichtlich weitermacht, sind wir wo wieder? Im ersten Fall, wer etwas zusätzlich hinzufügt, absichtlich hinzufügt, mashallah, ihr seid wirklich fit, alhamdulillah, dann wird das Gebet ungültig. Aber er hat es ja noch vergessen. Sobald er sich erinnert, in diesem Fall haben wir gesagt, er erinnert sich, er liest Surat al-Fatiha. Stellen wir uns vor, dieser Bruder erinnert sich nicht jetzt, sondern wann erinnert er sich? Er liest al-Fatiha, so, und danach macht er Ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Und er erinnert sich jetzt, ey, das ist ja die fünfte. Was macht er jetzt? Wie? Er ist jetzt im Ruku. Also es geht entweder, ich richte mich richtig auf und setze mich hin, oder die nächste, ich gehe sofort runter. Also von hier sofort runter hinsetzen. Ist das klar? Nicht erstmal, ich habe es vergessen, okay, Allahu Akbar und dann runter. Dann oder Sami Allahu liman hamida, barakallahu fik. Sami Allahu liman hamida und dann runter. Warum? Dann hättest du ja was zugefügt? Eine Säule. Wie? Sami Allahu liman hamida? Nein, sondern das Aufrichten. Ist das klar, barakallahu fikum? Gut, also lesen wir noch das nochmal. Wenn er sich an diese Zufügung in der fünften Rak'a erinnert, egal wo, ob er sich erinnert, während der Fatiha liest, während der Ruku' macht, während der Sujud macht, muss er sich sofort hinsetzen. Ich erst aufrichten, dann hinsetzen. So, was macht er jetzt? Er macht den Tashahud erst einmal. Und dann macht er Taslim. Salam alaikum rahmatullah. Salam alaikum rahmatullah. Und dann macht er zweimal Sujudus Sahw. Warum nach dem Taslim? Weil er hinzugefügt hat. Was hat er hinzugefügt? Was? Zum Beispiel? Das Stehen hat er hinzugefügt. Und einige Ayat von Suratul Fatiha hat er hinzugefügt. Und das ist ja nicht erlaubt. Also sagen wir ihm was? Wir sagen ihm, du musst nach dem Taslim Sujud As-Sahw machen. Der Beweis hierfür. Denn es ist ja wichtig, dass wir Beweise haben. Der Beweis hierfür ist die Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, indem er sagte, Salla al-Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam al-Dhuhra khamsan. Der Prophet Allahs Segen und Friede auf ihm verrichtete das Dhuhr-Gebet mit fünf Rak'a. Das ist dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam selbst passiert, alaihi salatu wa sallam. Faqalu, azida fi salah, darauf wurde er gefragt, ist das Gebet verlängert worden? Gibt es jetzt ein neues Gebot, dass wir fünf beten, nicht mehr vier? Qala wa ma dhak? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, wieso? Qalu sallayta khamsan. Es wurde ihm gesagt, du hast fünf Raka'a gebetet. Fasajada sajdatayn. Darauf warf er sich zweimal nieder. Also er hat, wann hat er sich hier erinnert? Nachdem das Gebet fertig war, hat man ihm angesprochen, alaihissalatu wassalam, ist das Gebet jetzt hat mehr Raka? Warum denn? Er hat fünf gebetet. Sofort hat er sich hingesetzt, beziehungsweise sofort hat er Sujud as-Sahw gemacht. In einer anderen Version heißt es, فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ. Dann drehte er seine Füße um, wendete sich der Gebetsrichtung, das heißt, er hat sich also nach dem Beenden des Gebets zu ihnen gewandt, was der Imam ja eigentlich immer macht, verrichtete zwei Niederwerfungen und schloss dann mit dem Taslim ab. Das ist der Beleg für diese Angelegenheit, wenn ich also etwas hinzugefügt habe. Dann kommen wir inshallah zu einem nächsten Beispiel. Machen wir aber jetzt Pause bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala bis Salat al-Asr inshallah. Und nach Salat al-Asr geht es nun weiter. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.